Упражнение 30, страница 34. Der Umzug. Karin. Helga, bist du das? Ich habe dich so lange nicht gesehen. Was gibt es Neues? Man sagt, dass du jetzt nicht mehr in der Gartenstraße wohnst. Stimmt das? Helga. Ja, das stimmt. Vor kurzem bin ich umgezogen. Ich wohne jetzt im Eckhaus in der Mozartstraße. Karin. Was du nicht sagst, in der Mozartstraße, das ist ja prima. Hast du eine Einzimmerwohnung bekommen? Helga, ja, sie liegt zwar im Erdgeschoss, aber die Fenster gehen in den Garten. Im Haus gibt es alle Bequemlichkeiten. Gas, Zentralheizung, warmes und kaltes Wasser und einen Müllschlucker. Ich habe sogar ein Telefon. Karin, ist das Wohnzimmer groß? Helga, ja, es ist groß und hell. Karin, und wie ist die Küche? Helga, die Küche ist nicht besonders groß. Der Gasherd und das Abwaschbecken stehen sehr bequem in der Ecke. Für den Esstisch und Stühle bleibt noch viel Platz. Karin, hast du die Wohnung gut möbliert? Helga, ja, ich habe für das Wohnzimmer einige Möbel gekauft. Eine Schrankwand, ein Liegesofa und einen Schreibtisch mit dem Sessel. Karin, wer hat dir denn beim Umzug geholfen? Helga, Peter Buchmann. Du kennst ihn ja. Wir haben gemeinsam an der Uni studiert. Karin, hat ihm deine Wohnung gefallen? Helga, natürlich. Ich selbst bin auch sehr zufrieden. Karin, was brauchst du noch für deine Wohnung? Helga, man braucht ja immer etwas. Ich will einen Teppich kaufen und ihn in das Wohnzimmer legen. Auch Gardinen und eine Wandleuchte fehlen noch. Alles andere habe ich. Karin, man kann einen Teppich im Warenhaus am Alex kaufen. Ich bin dort gestern gewesen und habe viele Teppiche gesehen. Nun, und wann feierst du den Einzug? Helga, ich rufe dich unbedingt an und sage dir Bescheid. Und jetzt auf Wiedersehen. Auf bald. Karin, alles Gute, Helga.